Hi, friends! Hallo, Leute! Now, let's continue, let's finish. Machen wir weiter, schließen wir ab. Do you know, I'm gonna throw an interesting thought out there. Ich möchte einen interessanten Gedanken einwerfen. Change and growth are not so much about knowledge than they are about experience. Veränderung und Wachstum haben weniger mit Wissen zu tun als mit Erfahrung. Much more. Viel weniger. In the Hebrew mindset, it was not you listen and you get ahead knowledge and through this you change. In der hebräischen Denkweise heißt es nicht, du hörst zu, bekommst Kopfwissen und wirst dadurch verändert. He said that this is how we basically consider knowledge. Es ist sehr traurig, aber so betrachten wir Wissen. Because we've been influenced by the Greek culture, not by the Hebrew culture. Wir wurden von der griechischen Kultur beeinflusst und nicht von der hebräischen. So what's happening in the Greek culture? Was geschieht in der griechischen Kultur? Is all simply learning something in your mind, mental knowledge. Wissen ist einfach etwas im Kopf zu lernen, also geistiges Wissen. But in the Hebrew culture, knowledge is much more experience. Aber in der hebräischen Kultur hat Wissen viel mehr mit Erfahrung zu tun. When the Bible says, listen my people, listen to my voice. Wenn die Bibel sagt, hört auf mich, hört meine Stimme. In our mindset, here is what we think. Denken wir in unserer Denkweise. Did you listen to what I said? Hast du gehört, was ich gesagt habe? If I heard it, I already listened. Und wir denken, wenn ich es gehört habe, dann habe ich zugehört. But that's not true. Aber das stimmt nicht. Hebrew word listening. Here is what's hidden in this word. Im Hebräischen versteckt sich Folgendes im Wort hören. You pay close attention to it. Du passt genau auf. And when you've paid close attention to what you've heard. Und wenn du genau aufgepasst hast, was du gehört hast. You then apply it and experience it. Wendest du es an und machst Erfahrungen. Only then have you actually listened. Nur dann hast du wirklich zugehört. So truth and grace, the information of it is not going to bring maturity. Wahrheit und Gnade, die Information darüber bringt dir keine Reife. Experience has to come into the equation. Erfahrung muss dazukommen. And experience involves time. Und Erfahrung beinhaltet Zeit. Do you know, I'm gonna tell a little secret of my life. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis meines Lebens. Practice brings failure, which brings relearning, which brings growth. Praktizieren bringt Scheitern, was zu neuem Lernen führt und Wachstum bringt. You should have seen the face in the beginning of my students of the EPS. Du hättest die Gesichter meiner Studenten sehen sollen zu Beginn des EPS, als ich ihnen sagte, do me a favor, guys. Tut mir einen Gefallen, Leute. And fail. Und versagt. Please. Bitte. You should have seen their face. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen. I want people to fail. Ich will, dass Menschen Fehler machen. Reinhard, you're a terrible person. Reinhard, du bist eine schlimme Person. Why would you want people to fail? Warum möchtest du, dass Menschen scheitern? Because if you never fail, that means you've never done anything. Wenn du nie versagst, bedeutet dies, dass du nie etwas gemacht hast. Think about this. Denk darüber nach. If you sit at home in your living room and watch movies all day long, you can't fail. Wenn du immer zu Hause bleibst und den ganzen Tag Filme schaust, kannst du nicht versagen. But if you go out and do things for God, you actually can fail. Aber wenn du rausgehst und Sachen für Gott machst, kannst du Fehler machen. So what happens? Was geschieht dann? As you add time, which means you now practice what you heard about truth and grace. Wenn du Zeit dazu gibst, was bedeutet, du praktizierst, was du über Wahrheit und Gnade gehört hast? There will be moments when you fail. Wird es Momente geben, wo du Fehler machst? What happens? Was passiert dann? You now learn from your mistakes and you now relearn and this is how you grow. Du lernst jetzt von deinen Fehlern und lernst es neu und so wirst du wachsen. Look at this. Schau dir das an. In your has become my master teacher. Scheitern wurde mein Meisterlehrer. Those who do not know this teacher, diejenigen, die diesen Lehrer nicht kennen, they are usually people who only live their life short term. They drop out of the race. Sind Menschen, die ihr Leben nur kurzfristig leben und aus dem Rennen aussteigen. I'm going to tell you a story. Ich erzähle dir eine Geschichte. Many, many years ago, vor vielen, vielen Jahren, we went to spend a vacation in the house of Debbie's best friend in near Spokane. Fuhren wir zu Debbies beste Freundin in die Nähe von Spokane in den Urlaub. She invited us to spend time in her house. Sie hat uns eingeladen, in ihrem Haus zu wohnen. Our boys were teenagers. Unsere Jungs waren Teenager. We were so excited to have a week's vacation. Wir waren so begeistert, eine Woche Urlaub zu haben. But through some unexpected circumstances. Aber durch ein paar unerwartete Umstände. Debbie's best friend, she had to sell her house. Musste Debbies beste Freundin ihr Haus verkaufen. It was a nice big house. Es war ein schönes großes Haus. So there we go on vacation. Wir fuhren dorthin auf Urlaub. And Linda said. Und Linda sagte. Guys, I'm really sorry, but the house is on the market. Leute, es tut mir wirklich leid, aber das Haus steht zum Verkauf. Behind and having it fixed up so people can look at it. Und ich muss alles vorbereiten, damit Interessenten es anschauen können. So I'll be very busy, I won't have much time for you. Ich bin sehr beschäftigt und habe für euch nicht viel Zeit. Debbie said it me. Debbie sagte zu mir, Liebling, this is not right. Das ist nicht richtig. We should not just sit here and have fun in our vacation. Wir sollten nicht einfach hier sitzen und Spaß haben in unserem Urlaub. She's my best friend and she's been so kind to us. Sie ist meine beste Freundin und war so nett zu uns. I think all of us, the whole family, should work together. Ich glaube, die ganze Familie sollte zusammenhelfen. And we should spend this week working and fixing up her house. Und wir sollten diese Woche damit verbringen, zu arbeiten und ihr helfen, das Haus herzurichten. The boys too. Auch die Jungs. Do some painting. Malen. Some repair jobs. Reparaturarbeiten. So anyhow. Wie auch immer. Next, it was at night when Debbie told me, because he arrived in the evening. Es war bereits in der Nacht, als Debbie das zu mir sagte. So here's what happened. Folgendes geschah. Next morning I woke up early. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. And I complained. Und ich beschwerte mich. In my time with Jesus, I complained. In meiner Zeit mit Jesus beschwerte ich mich. I said. Ich sagte. Lord, this is not fair. Herr, das ist nicht fair. It's not fair that I'm coming on vacation, I have to work. Es ist nicht fair, dass ich auf Urlaub bin und arbeiten muss. But you know, weißt du? Here's what happened. Folgendes geschah. I now failed. Ich bin jetzt gescheitert. Because it is wrong to complain. Weil es falsch ist, sich zu beschweren. More I tell you how the story finishes. Morgen erzähle ich dir, wie die Geschichte ausgeht.